Schwarz ist die Nacht, die Sterne sind erwacht. Schweigend durchzieht die Straßen und selbst in kleinen Gassen ist es still, wenn man so will. Wenn eine Großstadt schläft und ein Verbrechen durch die Straßen weht, wenn niemand da ist, der hilft, dann seht: Mörder, ein Kind ist tot! Mörder, die Hand ist rot! Mörder, bestraft ihn doch! Mörder, wer sieht ihn noch? Erst misshandelt, dann erstochen, aus dem Leib ragen Knochen. Das Kind in seinem Bettlein liegt, der Vater das Laken übers Gesicht zieht. Der Notarzt versucht noch etwas zu retten. Der Leichnam landet zuletzt bei den Ratten, den Menschen zu vergiften, den man am wenigsten mag. Eine Methode, die sich durchgesetzt hat an einem ominösen vergangenen Tag. Auf die Kinder, auf die Kleinen, immer wieder auf die zarten Feinen. Keine Gnade, nirgendwo, wie schade, merkt niemand diese Schande und vermag sie zu bekämpfen. Und es bleibt die Frage, die zu beantworten ist. Wo sind die Teile der Kinder, der Leichen, die sauern sie verbrannt, gefressen wie im Trance? Wo ist der Täter? Wo sind die Teile der Kinder, der Leichen, die sauern sie verbrannt, gefressen wie im Trance? Wo Denken aufhört und die Wahrheit beginnt, dort bist nun du, dort ist er und er wird dich kriegen, er wird dich kriegen. Sterben! Sind es krankhafte Gefühle oder ist es einfach so, weil er niemals jemand anders haben konnte? Macht ihr drüber keinen Kopf, es wird schon gut werden, denn wir werden alle irgendwann sowieso sterben.